Heiland saget, ich will's tun. Ihr pflegt die Gnadenhand noch willigst auszustrecken, wenn Kreuz und Leiden dich erschrecken. Ihr kennet deine Not und löst dein Kreuzes Band. Ihr stärkt, was schwach, und will das niedre Dach dir armen Herzen nicht verschmähen. Darum